Ein Ticket im Zug in den harten Händen von Kurt Schmöller. Kurt Schmöller ist schon länger bei der Deutschen Bahn, aber nicht lange genug, um noch zu den seligen Verbeamteten zu gehören. Er hat diverse, sinnlose Restrukturierungsmaßnahmen im Konzern mit heftiger Neurodermitis überstanden und er hat sich trotz allem, auch weil er durch den Job zum Single wurde, ganz gut mit der Strecke Hannover-Hamburg oder Hannover-München, den unmöglichen Arbeitszeiten sowie dank gebeugter Körperhaltung mit den blauen Diensthemden mit den zu kurzen Ärmeln arrangiert. Bis er vor einigen Wochen in seinem Lieblingszug zwischen Hamburg und Bremen in eine Undercover-Leistungskontrolle lief. Bahndeutsch Qualitätsmonitoring. Das heißt, er lief nicht, er schlief. Im Abteilwagen der ersten Klasse mit zugezogenen Vorhängen und die nackten Füße auf dem Sitz gegenüber. Als die von der Konzernspitze ausgesandten Zivilkontrolleure, gut erkennbar an ihren blauen Hemden, ihn rüde aufrüttelten, hatte Kurt Schmöller zwar eine plausible Ausrede parat, die gestrige Fahrt hatte ab Osnabrück durch eine unvorhergesehene Streckensperrung sowie eine Personen-, einen Maschinen- und einen Haftpflichtschaden so lange gedauert, dass er erst in den frühen Morgenstunden zu ein paar Stunden Schlaf gekommen war. Trotzdem entnahm einem eindeutigen Schreiben der Personalabteilung, dass man ihn von nun an unter strenger Beobachtung habe. Was seinen persönlichen Lebenstraum, noch ein paar Jahre in diesem Laden weiterzumachen, mit 58 diesen Scheißjob an den Nagel zu hängen und mit noch unbekannten Geldgebern auf Mallorca eine Strandbar zu eröffnen, aus seiner Sicht akut gefährden könnte. Kurz, Kurt Schmöller, der früher noch im Dienst 5 Grade sein ließ, der abends, vor allem in Regionalzügen, am liebsten gar nicht kontrollierte, erst recht nicht samstags die besoffenen Jugendlichen oder Montag früh die viel zu vielen Pendler, ist nun aus purer Notwehr ein scharfer Hund. Schärfer als das Pfefferspray, das er neuerdings in seiner rechten Gesäßtasche mit sich führt. Und sämtliche Begegnungen zwischen ihm und ticketlosen Fahrgästen laufen nur noch nach zweierlei Drehbuch ab.